Abschnitt 32 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 14, Neues Zusammentreffen mit Eskimos zwischen Eisbergen, Teil 2. Die Küste fing jetzt an, weniger steil zu werden. Die Felsformationen waren abgerundeter. Wir kamen nun in die Gegenden, wo wir an ein Aufsteigen denken konnten und nach denen ich mich so sehr gesehnt hatte. Denn selbst wenn uns hier ein Unglück zustoßen sollte, das unser Vordringen an der Küste verhinderte, so konnten wir doch von hier aus unsere Wanderung über das Inlandseis antreten. Die Hoffnung steigerte sich fast bis zum Übermut. Das vorzügliche Fahrwasser, das wir an jenem Abend hatten, und das herrliche Wetter trugen nicht wenig zur Erhöhung der Stimmung bei. Ebenso wie am vorhergehenden Abend stand am südlichen Himmel ein glänzendes Nordlicht. In langen, wogenden Bändern rollten die Strahlenbündel hin und her. Es flimmerte und brannte unruhig jagend. Es war, als kämpften Scharen mit glühenden Spießen, bald wichen sie zurück, bald stürmten sie wieder vorwärts, und plötzlich, wie auf ein gegebenes Zeichen, fuhren mächtige Strahlenbündel flammend und wechselnd durcheinander. Es war, als dringe ein ganzer Regen von glühenden Spießen auf einen bestimmten Punkt, die Krone, nahe am Zenit ein. Dann erlosch abermals alles, damit das ganze wechselnde Spiel wieder von vorne beginnen konnte. Die Eskimos knüpfen einen schönen Aberglauben an das Nordlicht. Sie glauben, dass es die Seelen der verstorbenen Kinder sind, die Ball im Himmel spielen. In der Nacht schlugen wir unser Lager auf der Innenseite der Insel Kerkatarsuaq auf. Kaum hatten wir unser Zelt ausgespannt, als uns ein gewaltiges Getöse im Süden aus der Richtung von Kap Moltke aufschreckte. Es war, als könnten wir die Erde unter uns zittern vernehmen. Wir sprangen auf den nächsten Felsblock hinauf und schauten gen Süden, konnten aber nichts entdecken. Es war zu weit entfernt. Das Getöse hielt ungefähr 10 Minuten an und es klang, als stürze eine ganze Felsmasse in die See hinab und verursache eine gewaltige Bewegung, so dass die Wellen bis zu uns hinaufgelangten und sich an Klippen und Riffen brachen. Das Wahrscheinlichste ist wohl, dass es ein kolossaler Eisberg war, der zusammenstürzte oder seine Lage veränderte, obwohl auch die Möglichkeit eines Bergrutsches nicht ausgeschlossen ist. Am folgenden Tage, in Klammern 8. August, versuchten wir in offenem Fahrwasser und bei herrlichstem Wetter auf der Innenseite der Insel bei Iktloluarsuk vorzudringen und über Kangertluksuaq oder den Bernsdorfsfjord zu gelangen, wurden aber nicht wenig überrascht, als wir das Wasser hier vollständig mit Gletschereis und anderem Eis angefüllt fanden, das bis hart an die Küste heranlag und jegliches Vordringen hemmte. Nachdem ich das der Küste zunächst liegende Vorgebirge der Insel Sagliarusek bestieg und mich von hier aus vergewissert hatte, dass das Fahrwasser unpassierbar war, mussten wir wieder zurückrudern, um die Insel von außen zu umschiffen. Fußnote: Oben auf dem Gipfel dieses Vorgebirges fand ich ein niedergerissenes Bauwerk, aus einigen quer übereinander liegenden Steinen bestehend, die einen länglichen Raum bildeten. Obwohl die Fuchsfallen der Eskimos in der Regel nicht ganz in dieser Weise gebaut werden, glaube ich doch, dass dies die Trümmer einer solchen waren. Ende der Fußnote. An der Südseite der Insel fielen uns im Innern der Bucht einige Steine auf, die nebeneinander aufgerichtet waren. Wir ruderten dorthin, um zu sehen, was das sei, und entdeckten nun den lieblichsten Fleck, den wir überhaupt bis dahin in Grönland gesehen hatten. Eine kleine, flache, grüne Wiese mit einem großen Süßwasserteich, in dem kleine Fische schwammen. In Klammern: Es war mir nicht möglich, diese Art zu bestimmen. Auf der einen Seite der Wiese lagen die Ruinen von Eskimo-Häusern. Eine derselben war auffallend größer als die anderen. In und vor dem großen Hause fanden wir zahlreiche Menschenknochen, darunter den sehr wohl konservierten Schädel eines Eskimos, den wir mitnahmen. Diese Menschenknochen deuteten darauf hin, dass auch diese Ansiedlungen durch Hungersnot zerstört waren. Wir beschlossen, an diesem Orte unser Leben ein wenig zu genießen. Und obwohl es zu früh war, um unsere Mittagsmahlzeit zu verzehren, ein wenig zu rasten, uns in dem üppigen Gras auszustrecken und uns von der Sonne braten zu lassen. Die Eskimos hatten wohl gewusst, was sie taten, als sie sich hier an diesem Ort niederließen, denn hier war ein verzüglicher, wohlbeschützter Hafen mit einem guten Strand, auf dem man die Fellböte mit Leichtigkeit hinaufziehen konnte, und dann vor allen Dingen diese lächelnde Natur. Die 5 flachen Steine, die am Strande aufgerichtet waren und die zuerst meine Aufmerksamkeit erregten, blieben mir lange ein Rätsel. Seit ich jedoch mit Kapitän Holm darüber gesprochen habe, scheint es mir annehmbar, dass es Frauenbootsstützen gewesen sind. Das heißt, Stützen, auf welche die Frauenböte zum Trocknen gelegt werden und an die man sie während des Winters festbindet. Übrigens findet man auf diesen Inseln viele Spuren menschlichen Wirkens. So fand ich auf mehreren Landzungen Warten oder, wie ich glaube, Überreste von Fuchsfallen. Fußnote: Die große Insel, die auf Holms Karte angeführt wird, ist nicht eine einzige Insel, sondern eine schmale Meerenge teilt sie in 2 Inseln, von denen die äußere die kleinere ist. Ende der Fußnote. Bei der äußersten Insel, am Iktloluarsuk angelangt, fanden wir die Mündung des Fjordes so voll von gewaltigen Eisbergen, dass wir ins Meer hinausrudern mussten, um zu versuchen, ob das Fahrwasser dort besser sei. Eine Strecke dringen wir glücklich zwischen den Eisbergen hindurch, müssen aber bald innehalten. Von einer rasenden Strömung zwischen diesen Kolossen eingeklemmt, lagen die Eisschollen so fest, dass sie nicht aus der Stelle zu bewegen waren. Wir mussten wieder umkehren und noch weiter ins Meer hinausrudern. Als wir an einen leicht zugänglichen Eisberg kamen, machten wir sofort den Versuch, ihn zu erklimmen, um eine Aussicht über das Fahrwasser zu erhalten. Diese schwimmenden Kolosse nehmen sich von unten gesehen ganz imponierend aus, aber das ist doch nichts im Vergleich mit dem Eindruck von Größe, den man erhält, wenn man sich auf ihrem Gipfel befindet. Der Eisberg, den wir bestiegen, war verhältnismäßig flach und bildete förmlich eine Hochebene von beträchtlichem Umfang. Dietrichsen sagt in seinem Tagebuch, dass man beinahe eine Viertelstunde braucht, um sie an der schmalsten Stelle zu durchqueren. Dort oben war der Schnee hart und das Terrain hügelig, ganz ungewöhnlich geeignet zum Schneeschuhlaufen. Der Eisberg war an dem höchsten Punkt sicher mehr als 70 Meter über dem Meeresspiegel. Bedenkt man nun, dass sich 6 bis 7 Mal so viel Eis unter dem Wasser befindet, so hat ein solcher Berg also eine Höhe von mindestens 400 Meter. Fügt man hierzu eine Breite von 1000 Metern oder mehr, so kann man sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, welcher Art diese schwimmenden Eisklumpen sind. Und deren gibt es an der Küste entlang Hunderte und Tausende. Von dem Gipfel des Eisberges herab hatten wir eine herrliche Aussicht. Die Gegend um uns her glich einer Alpenlandschaft in Eis. Zwischen jedem Eisberg waren Schluchten, auf deren Grunde man die See sehen konnte. Gerade unter uns schlängelte sie sich wie ein schmales, dunkelblaues Band durch eine enge Rinne, die von 2 lotrechten, mehrere hundert Fuß hohen Eiswänden gebildet wurde. Die Eisberge pflegen in 2 Formen zu erscheinen. Es hatte den Anschein, als seien sie auf 2 ganz verschiedene Weisen entstanden. Einzelne Berge sind an der Oberfläche wild zerklüftet, sind reich an Spalten, Rissen und Schluchten. Ihre Oberfläche gleicht derjenigen der Eisgletscher, die ins Meer hinausgedrängt werden. An ihrem bläulichen Aussehen und ihren unregelmäßigen Formen kann man sie schon von Weitem erkennen. Ihr Ursprung liegt klar auf der Hand. Sie stammen direkt von dem oben erwähnten Gletschern. Dann aber hat man eine andere, weit prosaischere Form, und zu dieser gehörte der Eisberg, auf dem wir uns befanden. Diese Form wird durch kolossale Eisblöcke ohne jene zahlreichen blauen Schluchten und mit verhältnismäßig glatt polierter Oberfläche und quer abgeschnittenen, lotrechten Seiten gebildet. Sie haben eine mehr weißlich-blaue Färbung als die andere Art und machen einen weit solideren Eindruck. Man kann ruhiger an sie heranrudern als an die anderen, denn es geschieht weit seltener, dass sich Stücke von ihnen ablösen und den Vorüberfahrenden auf den Kopf fallen. Obwohl sie mit ihrer ebenen Oberfläche völlig verschieden sind von den Gletschern, die ins Meer hinabstürzen, so finden sie sich doch ohne Frage am zahlreichsten vor. Man kann rechnen, dass man auf je einen der anderen Art 5 von diesen trifft. Woher aber stammen diese Eisberge? Oder wie haben sie sich gebildet? Dass die Gletscher jemals so still und ruhig in die See hinabgleiten, ohne zahlreiche Risse und Spalten an der Oberfläche zu bilden, ist eine Unmöglichkeit. Auf der anderen Seite liegen ja diese Eisberge in den Fjorden direkt vor den Gletschern mit ihrer ziemlich zerklüfteten Oberfläche und müssen daher ebenso wohl als die Eisberge der anderen Art von ihnen herstammen. Die einzig annehmbare Erklärung dieser Erscheinung ist meiner Ansicht nach der Umstand, dass beim Hinausgleiten die Oberfläche der Gletscher bei den einen nach oben gekommen ist, während die anderen sich entweder gleich beim Herabstürzen oder auch später gewendet haben, sodass sie mit dem abpolierten Fuß oder einer der ziemlich ebenen Bruchflächen in die Höhe ragen. Zu unserer Freude bemerkten wir, dass sich hinter den Eisbergen offenes Fahrwasser befand, scheinbar soweit das Auge reichte. Und nachdem wir uns über den Kurs geeinigt hatten, der uns sicher zu diesem Fahrwasser führen musste, stimmten wir einen Siegesgesang an und kehrten wieder in unsere Böte zurück, um mit voller Kraft an die Arbeit zu gehen und das verlockende Fahrwasser zu erreichen, ehe das Eis sich verdichtete, was bei den wechselnden Strömungen, die herrschen, schnell geschehen kann. Wir hatten wenig Lust, die Nacht zwischen diesen launenhaften Eiskolossen zu verbringen. So schnell unsere Ruder uns befördern konnten, ging's gen Norden durch die engen Rinnen, wo wir nichts als das tiefblaue Wasser mit einzelnen Eisschollen unter uns, hohe Eiswände zu beiden Seiten und einen kleinen Streifen blauen Himmels über uns erblickten. Obwohl mächtige Eisberge mehrmals um uns her zusammenstürzten oder kenterten, das Wasser wild aufpeitschend und die Luft mit ihrem gewaltigen Getöse erschütternd, so kamen wir doch unbeschädigt durch die großen Eismassen, die weit nach Norden hinauf vor der Fjordmündung lagen. An einer Stelle mussten wir, um vorwärts zu kommen, durch einen Hohlweg gehen, der quer durch einen großen Berg führte und wo das schmelzende Wasser unaufhörlich auf uns herabrieselte. Ob diese große Menge von Eisbergen aus dem Bernsdorffjord herrührte, war nicht zu entscheiden und ist auch kaum anzunehmen, obwohl aus diesem Fjord die größten der an der Ostküste befindlichen Eismassen stammen. Nachdem wir wohlbehalten am Kap Mösting vorüber und durch die schlimmste Eisberggegend hindurchgekommen waren, übernachteten wir auf einer kleinen Schäre. 63 Grad 44 Minuten nördlicher Breite, 40 Grad 32 Minuten westlicher Länge. Da wir dort keinen so großen, flachen Platz fanden, dass wir unser Zelt aufschlagen konnten, legten wir uns in unseren Schlafsäcken auf den Felsen. Gerade gegenüber auf dem Festlande befand sich ein Vogelberg mit Blaumöwen, die während der ganzen Nacht einen solchen Lärm machten, dass wir es im Schlafe hörten und sie sich in unsere Träume hineindrängten. Zur Strafe dafür machte ich am nächsten Morgen eine Visite drüben, die mehreren von ihnen das Leben kostete und uns einen guten Proviant für die Küche lieferte, in der wir jetzt allerlei noch nicht verwendetes Wild hatten. Besonders die jungen Blaumöwen, die eben Flügge waren, sind eine vorzügliche Speise. Wir waren jetzt in eine Gegend gekommen, wo wir fast überall mit ziemlicher Leichtigkeit auf das Inlandseis hinaufgelangen konnten. Dort waren nach innen zu viele Nunataks, das heißt Bergkipfel oder Felsmassen, die über die Oberfläche des Eises emporragen. Der allgemeinen Annahme der Grönlandsreisenden zufolge soll das Eis um diese Felszacken herum uneben und zerklüftet sein. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Nunataks aus Gletschereis hervorragen, das sich in starker Bewegung befindet. In diesem Falle bieten sie dem Eise einen Widerstand, gegen den es gedrängt und gepresst wird. An anderen Stellen dagegen, glaube ich, machen die Nunataks das Eis eher eben, indem sie es gleichsam festhalten und die gleitende Bewegung desselben, die diese Unebenheiten und Risse verursacht, verhindern. Es lag jedoch für uns kein Grund vor, das Inlandeis schon hier in Angriff zu nehmen, da das Fahrwasser bis nach Umivik hinauf offen zu sein schien, und von hier aus war die Entfernung bis nach Christianshaab bedeutend geringer. In immer mehr offenem Wasser setzten wir die Reise gen Norden fort, während rings um uns her an allen Ecken und Kanten Eisstücke herabstürzten, bald von den Gletschern, bald von den Eisbergen. Gegen Abend hatten wir ein merkwürdiges Erlebnis. Gerade als wir zwischen einigen Eisbergen beschäftigt sind, zwei Eisschollen auseinanderzusprengen, ertönt ein furchtbares Getöse und ein großes Stück des an der Backbordseite gelegenen Eisberges stürzt herab und zertrümmert zum Teil die eine Eisscholle, auf der wir stehen, wühlt einige mächtige Wogen auf und schafft uns das beste Fahrwasser, was wir nur wünschen können. Hätten wir ein paar Minuten früher den Weg eingeschlagen, den wir ursprünglich beabsichtigten, so wären wir wohl zertrümmert worden. Dies war das dritte Mal, dass uns dies begegnete. Auf einer kleinen Insel Kikertasuatsiak vor dem Krummensfjord, wo wir unser Mittagessen verzehrten, begab ich mich auf den Gipfel, der sehr hoch war und von wo ich eine köstliche Aussicht über das nördliche Fahrwasser hatte, das offen und fast ganz frei von Treibeis zu sein schien, wenigstens soweit das Auge reichte, bis nach Umivik. Gletschereis und Eisberge waren ziemlich zahlreich vorhanden, besonders vor dem Güldenlöwesfjord und der Kolberger Heide schienen viele Eisberge zu liegen. Die hohen Berge bei Umivik, besonders der kegelförmige Kiatak, der unser Ziel war, schienen ganz nahe zu liegen, doch musste die Entfernung nach der Karte noch 7 Meilen betragen. Dies verschwieg ich den Gefährten, welche glaubten, dass wir noch vor Hereinbruch der Nacht dorthin gelangen könnten, weswegen sie aus Leibeskräften ruderten. Am Abend gelangten wir an eine Landzunge, Kangirajuk, an der Kohlberger Heide, wo sich zwischen 2 mächtigen Gletschern ein wenig freies Land befand. In Klammern 64 Grad, 4 Minuten nördlicher Breite, 40 Grad, 34 Minuten westlicher Länge. Hier konnten wir unsere Böte heraufziehen. Einen Platz für unser Zelt fanden wir jedoch nicht, weswegen wir uns, wie in der vorhergehenden Nacht, in unseren Schlafsäcken an 2 Stellen hinlegten, wo wir gerade genügende Fläche fanden, um liegen zu können. Da während der Nacht stark auf Tau fiel, war unser Schlaf von ziemlich feuchter Beschaffenheit. Von den Gletschern herab und von den vielen Eisbergen rings um uns her ertönte ein ununterbrochenes Getöse, das durch Hinausgleiten und Zusammenstürzen des Eises hervorgerufen wurde. Früh am nächsten Morgen, den 10. August, wurde ich durch einen Raben geweckt, der mir von einem Bergkamm gerade über uns einen Morgengruß zusandte. Und da der herrliche Sonnenschein zu verlockend war, schleiche ich ganz unbemerkt aus dem Sack und mache eine fotografische Aufnahme von der Landschaft. Einen mächtigen, vorspringenden Arm des Gletschers auf der Kohlberger Heide im Hintergrunde und meine beiden Schlafgenossen, Sverdrup und Dietrichson, noch in tiefem Schlummer im Vordergrunde. Ich hoffe, Sie werden es mir verzeihen, dass Sie auf diese Weise, ohne es zu wissen, auf Ihrem keuschen Lager liegend dargestellt werden. In der Ferne erblickt man auf dem Bilde den kegelförmigen Kiatak. Wir hatten das herrlichste Wetter und ganz eisfreies Fahrwasser, das Beste, das uns bis dahin vorgekommen war. Mit schneller Fahrt ging es nun unserem Ziel entgegen. Unser Mittagsmahl nahmen wir auf höchst angenehme Weise ein, indem von Süden her eine schwache Brise wehte, so dass wir unsere Segel aufsetzen und uns Muße zum Essen lassen konnten. Ich bin niemals auf einen Felsen zugerudert, der mir so hartnäckig vorgekommen ist wie dieser Kiatak, 800 Meter hoch. Wir hatten ihn nun 2 Tage lang gesehen und doch schien er uns noch immer gleich fern zu liegen. Mit Hilfe von Rudern und Segeln schienen wir ihn jedoch endlich bewältigen zu sollen, aber da kam der Seenebel. Ehe alles um uns her verhüllt war, waren wir aber so nahe herangekommen, dass wir sehen konnten, wo wir landen mussten und unser Peilen mit dem Kompass aufnahmen. Ende von Abschnitt 32, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau, September 24. Ende von Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann.